Deutschlandradio Kultur, 7:50 Uhr. Es ist vielleicht kein Krisengipfel, aber schon deutlich ein Gipfel in der Krise. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind in Brüssel zusammengekommen. Freuen konnte sich zunächst EU-Kommissionspräsident Barroso. Nach langem Hin und Her entschieden die Regierungen, den Portugiesen demnächst dann formal für eine weitere Amtszeit zu nominieren. Damit ist der Christdemokrat Barroso aber noch nicht durch. Auch das Europäische Parlament muss ihm mit Mehrheit zustimmen und dort haben die Christdemokraten keine eigene Mehrheit. Ich begrüße jetzt den Vorsitzenden der Unionsgruppe im Europaparlament, Werner Langen. Guten Morgen, Herr Langen. Guten Morgen, Herr Pindor. Die Sozialdemokraten und Sozialisten und die Grünen im Europaparlament haben ja schon angekündigt, sie würden Barroso nicht wählen. Sie haben auch zusammen mit den Liberalen keine eigene Mehrheit. Das gibt wieder ein langes Feilschen. Ist Barroso nicht schon beschädigt, bevor er seine zweite Amtszeit antritt? Ich glaube, das kann man nicht ohne weiteres sagen. Tatsache ist, dass das Parlament auf seinem Recht beharrt, den Kommissionspräsidenten zu wählen und mit ihm vorher über Inhalt und Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren zu diskutieren und wenn möglich auch eine Vereinbarung zu treffen. Wir nehmen unsere Rechte wahr. Das ist auch kein Machtkampf zwischen Rat und Parlament, sondern ich glaube eher durch diese informelle Nominierung von Herrn Barroso hat der Rat sich etwas gedrückt. Gedrückt wovor? Davor, ob wir die neue Kommission nach dem geltenden Recht, dem Nizza-Vertrag, aufstellen oder nach dem erwarteten künftigen Recht, dem Lissabon-Vertrag, der ja frühestens, wenn das nächste irische Referendum in Ordnung geht, am 1. Januar 2010 in Kraft treten kann. Was hat denn Kommissionspräsident Barroso falsch gemacht, dass er von den Sozialisten und den Grünen mit solchem Misstrauen begleitet wird? Schauen Sie mal so direkt nach einer wirklich für insbesondere für die Sozialisten in Europa sehr schlechten Wahl. Die sind angetreten, stärker zu werden als die Christdemokraten, die Europäische Volkspartei. Und während wir uns auf hohem Niveau stabilisiert haben, haben sie die Wahl verloren. Und dieser Prozess der Wahlanalyse, der Formierung für die nächsten 5 Jahre, der dauert noch an. Das geht so schnell nicht. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Tatsache ist aber auch, dass man natürlich, wenn man einen Kommissionspräsidenten wiederwählt, ihn beurteilt im Lichte der 5-jährigen Arbeit, die er bisher geleistet hat. Und da gibt es Licht und Schatten und darüber müsste man reden. Auch wir haben an der einen oder anderen Stelle, obwohl er aus unserer Parteienfamilie kommt, Forderungen an ihn. Wir wollen zum Beispiel, dass Europa, bevor es sich weiter in Erweiterungen stürzt, sich nach innen konsolidiert. Wir wollen eine klare, strenge Finanzmarktregulierung. Wir wollen, dass der Binnenmarkt vollendet wird weiter. Wir wollen, dass Europa etwa im Zusammenhang mit Euro-Stabilitäts- und Wachstumspakt keine Sonderrabatte an einzelne Mitgliedstaaten vergibt, sondern dass die Kommission und insbesondere der Kommissionspräsident auch die politische Führung in Europa übernimmt, dass er sich nicht jeweils ausschließlich nach den Interessen der Mitgliedstaaten richtet, sondern dass er in enger Kooperation mit dem Parlament Europa voranbringt. Sie sagen, da sei Licht und Schatten. Einige Initiativen von Barroso sind ja in der letzten Zeit gescheitert. Er wollte eine gemeinsame europäische Beschäftigungspolitik, er wollte eine Art Mini-Konjunkturpaket der EU-Kommission und in beiden Fällen haben sowohl Deutschland als auch Frankreich abgewunken. Das ist eine der Grundfragen, über die wir reden müssen. Macht die Kommission weiterhin Aktionismus? Oder nimmt sie die Forderung aus vielen Mitgliedstaaten, Bürokratie zurückzuschrauben, sich zu beschränken auf ihre Kompetenzen, die Subsidiarität ernster zu nehmen, sich nicht um alles und jedes kümmern zu wollen, nimmt sie das ernst? Das ist eine der strittigen Fragen, die wir mit Herrn Barroso und auch mit den einzelnen Kommissaren, wenn er denn nominiert werden sollte, dann werden ja die Mitgliedstaaten ihre eigenen Kommissarsvorschläge unterbreiten und wir werden in einem ausgeklügelten Anhörverfahren jeden auf Herz und Nieren prüfen und nur diejenigen, die im Parlament eine Mehrheit kriegen, werden letztendlich auch Mitglieder der Kommission werden können. Also das ist eine Recht, dass sich das Parlament extensiv nicht herausnimmt, sondern extensiv nutzt und dieses Recht kann auch ein Gipfelbeschluss nicht ändern. Der Gipfel hat das Vorschlagsrecht, die Staats- und Regierungschefs, Aber wir werden unsere Position stärken im Rahmen unseres doppelten Zustimmungsverfahrens. Herrn Barroso als Einzelnen und nachher seine gesamte Kommission. Sie brauchen dazu aber auch Stimmen von den Sozialdemokraten. Wie wollen Sie die denn überzeugen? Wir haben bei Personalfragen, nicht bei inhaltlichen Fragen, seit Jahren eine insgesamt kooperative Zusammenarbeit. Ob es um die Wahl des Präsidenten des Europäischen Parlaments geht, das ist ja vorher schon in der konstituierenden Sitzung, oder ob es darum geht, dass wir in Verfahren und in Personen eine Übereinstimmung finden. Da haben wir bereits Übung. In mehreren Verfahren in den letzten Jahren ist das schon gemacht worden. Das werden wir auch anstreben, sich auf eine unsichere. Das mag ja so sein, aber Sie müssen ja schon etwas konkreter werden dann und was Konkreteres Ja, die anbieten, denn die Zusammenarbeit mit den. Sozialdemokraten sind ja fest entschlossen, so schaut es aus, Martin Schulz hat das gesagt, Barroso nicht zu wählen. Ja, abwarten. Sie haben gesagt, wir wollen ihn nicht am 15. oder 16. Juli wählen. Wir wollen mit ihm intensiv verhandeln. Das wird das Ergebnis sein. Also nach meiner Einschätzung im Augenblick wird die Wahl durch das Europäische Parlament nicht im Juli sein, sondern im September oder Oktober. Bis dahin haben wir ausreichend Zeit, mit dem Kommissionspräsidenten zu verhandeln über die künftige Zusammenarbeit, über die inhaltliche Ausgestaltung. Und auch die beiden großen Fraktionen, Christ und Sozialdemokraten, werden sich hier, so, davon bin ich überzeugt, einigen können. Ganz zum Schluss, Sie sind zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, aber die neue Kommission muss stärker auf das Parlament zukommen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass Herr Barroso keinen Freibrief bekommt, obwohl er aus unserem politischen Lager stammt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich habe mit dem Vorsitzenden der Unionsgruppe im Europaparlament gesprochen, Werner Langen, Deutschlandradio Kultur, 7:57 Uhr.